Liebe ihren Problemen schweben, werd ich meine Flügel finden. Endlich leben werde ich nun in einer neuen fremden Welt. So weit weg, doch immer nah, werde ich hier bei euch bleiben. So weit weg, doch immer nah, ein Mieter eures Herzens, das es war. Oh, Mr. Charlie Moth, wie ein Freund bist du für mich. Oh, Mr. Charlie Moth, kommst du wieder, frag ich dich. Oh, Mr. Charlie Moth, wie ein Freund bist du für mich. Oh, Mr. Charlie Moth, kommst du wieder. Wie ein leuchtender Stern, der über euch schwebt, werde ich euch weiter beistehen. Am Tag seid ihr einsam, in der Nacht könnt ihr mich sehen. Wo liegt der Sinn und wo der Grund? So weit weg, doch immer nah, werde ich hier bei euch bleiben. So weit weg, doch immer nah, ein Mieter eures Herzens, das es war. Oh, Mr. Charlie Moth, wie ein Freund bist du für mich. Oh, Mr. Charlie Moth, kommst du wieder, frage ich dich. Oh, Mr. Charlie Moth, wie ein Freund bist du für mich. Oh, Mr. Charlie Moth, kommst du wieder. Du für mich. Oh, Mr. Charlie Moth, kommst du wieder?